ein Schlüssel, der nirgendwo passt. Wie ein Königreich ohne Palast. So ist sinnlos ohne dich mein ganzes Leben. Wie ein Fliederbusch, der niemals blüht. Ein Theaterstück, das niemand sieht. Ist die Liebe, wenn du nicht mir gehörst. Aber morgen schon kann sich alles wenden. Und die Welt sieht ganz anders aus. Denn schon das doch niemand versteht. Eine Straße, auf der niemand geht. So ist sinnlos ohne dich mein ganzes Leben. Wie ein Schmetterling, der niemals fliegt. Wie ein Schiff, das nur im Hafen liegt. Ist die Liebe, wenn du nicht mir gehörst. Aber morgen schon kann sich alles wenden. Und die Welt sieht ganz anders aus. Denn schon morgen bist du in diesen Wänden. Vielleicht für immer bei mir zu Hause. Oh.